Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Heute in der Radionacht Jazz: Wendepunkte und Neubeginn im Jahr 1968. Am Mikrofon weiterhin Karl Lippekaus. Britische Gruppe Affinity mit der unwiderstehlichen Linda Hoyle aus ihrem Debütalbum, das 1968 aufgenommen wurde und 2 Jahre später erschien. Willkommen zurück in der Radionacht Jazz. Heute geht es ums Jahr 68 und da dürfen natürlich auch Sie nicht fehlen, The Doors. In einem neuen Film über John Coltrane kommt der Schlagzeuger der Band ausführlich zu Wort und erzählt von seiner Begeisterung für den Jazz, John Densmore. Hier ist ein Stück von The Doors, eine Bearbeitung einer klassischen Komposition von Albinoni, die eigentlich heutzutage auf einem Bill Frisell-Album auftauchen könnte. Albinonis Adagio in G Minor, 1968 in Hollywood eingespielt von The Doors. Thank you. Early in the morning, when the sun is still asleep, father drinks his cup of coffee, kisses mother on the cheek. Off to work he goes, what he does nobody knows, but he's sure to bring home money every week. Time when he and mother were young, now those days are departed. Now he's left broken-hearted, stranded in time. The children, like some characters in plays, as if nearness to their youngers would recall their golden days. And father sold the looking glass that once stood in the hall, and now mother tends to tell the time by pictures on the wall. Times when she would laugh in his arms now are vanished forever. Now they stand close together, stranded in time. Thank you. Musik, die ein halbes Jahrhundert schon alt ist. Das waren The Doors mit Albinonis Adagio in G-Moll. Dann Stranded in Time von der Gruppe United States of America. Und zuletzt Summer 67 von Family aus ihrem Album Family Entertainment. Es scheint so, dass viele Bands auf ihren ersten Alben deutlich mehr riskieren als später. Die Gruppe Family nahm ja dann stilistisch einen ganz anderen Verlauf. Frank Zappa, hier schon einige Male erwähnt in der Radionacht Jazz, er nahm 1968 einige wichtige Werke auf, beziehungsweise hat diese Werke in dem Jahr veröffentlicht, wie We're Only In It For The Money oder auch Lumpy Gravy. Zappa war Italo-Amerikaner und in seiner Kindheit deswegen vielen Hänseleien ausgesetzt, vor allem auch wegen seines Aussehens. Und das passierte ihm genauso wie vor ihm Frank Sinatra. Zwischen 5 und 10 war er ein kränkelnder Junge. Think I'll just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store. Danced at the Fillmore. I'm completely stoned. I'm hippie and I'm trippy. I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me 'cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. How I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. Hotcha. First I'll buy some beads. And then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. I will sleep. I will go to a house, that's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band, because the groups all live together. And I will join a rock and roll band, I will be their road manager. And I will stay there with them and I will get the crabs, but I won't care. Thank you. Am einzigen Tag nahm Kenny Wheeler mit dem Orchester von Johnny Dankworth eine Jazz-Suite auf, die auf dem berühmten Roman von Miguel de Cervantes basierte, über den Mann, der gegen die Windmühlen kämpfte. Windmill Tilter vom 9. Januar 1968. Die britische Jazzsängerin Norma Winston empfahl mir diese Platte, die wirklich ein Meilenstein des britischen Jazz aus dem Jahr 1968 ist. Und hier findet man schon Spuren dessen, was Kenny Wheeler dann über die Jahre in großen Ensembles realisiert hat, seine einmaligen Voicings. Davor hörten wir eine ebenfalls heute sehr berühmte Platte, für die Carla Bley die Kompositionen schrieb, A Genuine Tong Funeral mit dem Gary Burton Quartett und Orchester. Daraus hörten wir den New Funeral March, Radio Nacht Jazz im Deutschlandfunk, heute Musik aus dem Jahr 1968. Ich sollte Ihnen vielleicht einfach mal die Übersetzung zum folgenden Song vorlesen, denn später werden Sie dann sehr schnell wissen, um was es geht, aber der Text ist ja auch bemerkenswert. Überall am Wachtturm. Hier muss es doch einen Ausweg geben, sagte der Narr zum Dieb. Es gibt zu viel Verwirrung, ich finde keine Hilfe. Geschäftsleute trinken meinen Wein, Pflüger zerwühlen meine Erde. Kein einziger von all denen weiß, was etwas davon wert ist. Kein Grund, sich aufzuregen, sagte der Dieb ganz sanft. Hier unter uns empfinden viele, dass das Leben nur ein Witz ist. Aber du und ich haben das hinter uns. Es ist nicht unser Los. Drum wollen wir jetzt nicht falsch reden, es wird immer später. Überall am Wachtturm hielten Fürsten Ausschau, während alle Frauen kamen und gingen, auch barfüßige Diener. Draußen in der Ferne knurrte eine Wildkatze. Zwei Reiter kamen näher, der Wind begann zu heulen. One, two, three. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the line, nobody of it is worth. Das war ein Sonntagnachmittag in London, der 21. Januar 1968. Da kam Jimi Hendrix in die Olympic Studios, das angesagteste Studio in London, mit ein paar Tonbändern unterm Arm. Jimmy hatte einige Songs von Bob Dylan, dessen wilde Vorstellungswelt er sehr liebte, probeweise aufgenommen. Niemand im Studio aber hatte diese Bänder vorher mal gehört und Jimmy brannte darauf, All Along the Watchtower aufzunehmen, ausgehend von Dylans Gedanke, dass man die Menschen in Wärter und Gefangene einteilen könne. Eilig wurde eine 12-seitige akustische Gitarre per Taxi herangeschafft und Jimmy wusste genau, was er wollte, während Dave Mason von Traffic sich in einer kleinen Kabine mit den Akkorden abquälte. Jimmy rief sie ihm zu. Eine ganze Fülle von Backing-Tracks entstand an diesem Sonntagnachmittag. 5 Tage später mischte Eddie Kramer den Song, nicht ahnend, dass es Monate dauern würde, bis Hendrix weitere Overdubs dazu eingespielt hatte und diese dann auf dem Album Electric Ladyland erschienen. Ich finde, dass 1968 nicht nur für Jimi Hendrix und für Miles Davis, sondern auch für diese Sängerin ein ganz großes Jahr war. Change, change, change. Change, change, change. So an die 4 Alben gewesen sein, die Aretha Franklin im Jahr 68 herausbrachte, 3 Studioalben und ein Live-Album aus Paris. Ich staune noch immer darüber, wie diese 2,5 Minuten langen Songs solche zeitlosen Klassiker werden konnten. Zum Beispiel auch kleine Aspekte, wie hier das Schlagzeug klang, wie das aufgenommen wurde, wie Jerry Wexler die Aufnahmen produziert hat und wie blendend sich Aretha mit den Background-Sängerinnen verstand. Sie war wirklich the leader of the pack. Da gab es wirklich eine fantastische Symbiose. Chain of Fools nahm sie am 22. Januar auf. Am 25. Januar war Miles Davis in New York im Studio. Der versuchte, seinen Pianist Herbie Hancock für ein paar neue Stücke zu interessieren, die aber noch nicht so richtig fertig waren. Es war die große Zeit der Gitarristen und auch Miles lud zwei Gitarristen ein für die Sessions. Hier ist nicht ganz klar, ob George Benson oder Joe Beck der Gitarrist ist. Jedenfalls passiert etwas Merkwürdiges. Es gibt ein Intro, die Band spielt eine Zeit lang eine Art schnellen Bossa Nova. Das Stück nannte Hancock I Have a Dream. Aber dann stoppt Miles die Aufnahme und es wird was ganz anderes daraus. Take it at the vamp before going into the three. Okay. time it takes, it takes to heal. Lord, I don't understand the reason why it goes this far. Miles Davis, I Have a Dream, 25. Januar 68. Danach die Stimme von Tim Buckley und das hier ist Alice Coltrane, die Witwe John Coltranes, der 1967 gestorben war. Lovely Skyboat, Alice Coltrane Harfe, Jimmy Garrison Bass, Ben Reilly Drums. Thank you.